Die Duldung der immer stärker anwachsenden Christengemeinde in Jerusalem dauert nach Lukas an, bis der hellenistische Christ Stephanus durch offenherziges Reden gegen das jüdische Gesetz eine Katastrophe heraufbeschwört. Hierbei hören wir zum ersten Male, dass sich die Urgemeinde aus zwei Gruppen zusammensetzte, die christlichen Hebräer und die christlichen Hellenisten. Jene waren die seit alters in Jerusalem wohnenden, hebräisch-aramäisch redenden Juden, unter Hellenisten sind im Ausland geborene und zumeist griechisch sprechende Juden zu verstehen, die aber später nach der heiligen Tempelstadt Jerusalem gezogen waren, um hier ihren Lebenslauf zu beschließen. Dass es bei aller Eintracht im neuen Glauben auch an Differenzen zwischen den beiden Gruppen nicht fehlte, lässt der Vorwurf der Hellenisten erkennen, ihre Witwen würden von den Hebräern bei der täglichen Verpflegung aus der gemeinschaftlichen Kasse übersehen, ein Übelstand, der erst durch besondere Maßnahmen der Apostel behoben wird. Weil Stephanus sogar noch in seiner Verteidigungsrede die künftige Geltung des jüdischen Gesetzes und des Tempelkultes bestreitet, wird er selbst von der empörten Volksgemeinde gesteinigt und anschließend die ganze Christengemeinde verfolgt und aus Jerusalem versprengt. Alle Christen, so heißt es, wurden verjagt, nur die Apostel seien tapfer genug gewesen, trotz aller Gefahr in Jerusalem zu bleiben. Wie soll man das verstehen? Doch wohl dahin, dass die Apostel, also die Führer der Jerusalemer Christengemeinde, nicht verfolgt wurden. Viele Forscher erklären das so, dass sich eben die Verfolgung in der Hauptsache gegen die hellenistische Gruppe, nicht gegen die Hebräer-Christen, zu denen die Jünger zählten, gerichtet habe. Das zeigt, so äußert sich Ed Meyer, dass der Gegensatz zwischen den hebräischen und den hellenistischen Gläubigen tiefer gewesen ist, als Lukas ihn darstellt. Trotz allen Strebens, die Einheit zu bewahren, ist innerhalb der Gemeinde eine Spaltung eingetreten, die dann in der Folgezeit immer weiter führt. Die Jerusalemer Katastrophe bedeutet aber für die Urgemeinde nur ein kurzes Unglück und zeitigt im Übrigen für die weitere Entwicklung der christlichen Kirche die glücklichsten Folgen. Denn die Versprengten gründen nun im ganzen Lande Judäa, dann auch in Samaria und darüber hinaus neue Gemeinden. Bemerkenswert ist, dass vorerst überall nur Juden in die Christengemeinschaft aufgenommen wurden. Der Gedanke, auch Heiden könnten und müssten zum Evangelium zugelassen werden, war nach der Darstellung des Lukas den Aposteln so unfassbar, dass Jahwe selbst eingreifen musste. In einer Vision erteilt Jahwe dem Petrus den ausdrücklichen Befehl, einen Heiden, den Hauptmann Cornelius, zu taufen und in die Gemeinschaft der Christen aufzunehmen. Für unseren Zweck ist es unnötig, noch weitere Nachrichten über die Schicksale der Jerusalemer Urgemeinde aus der Apostelgeschichte anzuführen. Es genügt die Mitteilung, dass sich in der Urgemeinde der Gegensatz zwischen den Christen der gesetzeseifrigen und gesetzesfreien Gruppe zeitweise sehr verschärft haben soll und dass im Verlaufe einer späteren Christenverfolgung auch sämtliche Urapostel aus Jerusalem verschwinden. Unser vorläufiges Ziel ist erreicht. Der Leser hat gleichsam den seelischen Ackerboden kennengelernt, in den die Worte und Taten Jesu als Samen hineingesenkt worden sind und aus dem dann die Pflanze der mündlichen Überlieferung hervorspross. Wir haben das Terrain, das Milieu studieren können und sind nun desto besser in der Lage, das Evangelium in seiner vor- und zwischenliterarischen Daseinssphäre zu würdigen und zu begutachten. So wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit den Problemen des mündlichen Evangeliums zu. Immer wieder vorausgesetzt, Jesus ist eine geschichtliche Person und die neutestamentliche Überlieferung von seinem Erdenwandeln wenigstens in ihrem Kern historisch, dann hätte der Tod des Meisters selbstverständlich nicht auch gleichzeitig den Tod jeder Erinnerung an ihn bewirken können. Im Gegenteil müsste gerade der tragische Ausklang die Erinnerung an dieses Leben ungemein geschärft und lebendig gemacht haben. Vor allem natürlich in den Herzen der Jünger eines solchen Meisters, wobei unter Jünger nicht bloß die 11 Apostel, sondern auch der weitere Kreis der ersten Anhänger Jesu verstanden wird. Wie mit feurigem Griffel waren ihnen die Aussprüche und Taten Jesu, den einige von ihnen fast täglich begleiten durften, ins Gedächtnis geschrieben. Wahrlich, hätte Jesus gelebt und in der Weise gewirkt, wie die Evangelien es vermelden, dann müsste nach seinem Dahinscheiden im ganzen jüdischen Lande die lebhafteste Erinnerung an solchen Ausnahmemenschen wach geblieben sein. Hätten zum Beispiel die vielen von dem Wundermann aus Nazareth geheilten Männer und Frauen in ihrem ganzen ferneren Leben Ort und Zeit und sonstige Hauptumstände ihrer Heilung je vergessen können? Niemals. Auch den zahlreichen Zeugen solcher Wunderheilungen mussten alle wesentlichen Umstände und manche der dabei fallenden Worte Jesu zeitlebens gegenwärtig bleiben. Denn wie verstand nach Schilderung der Evangelisten dieser Prophet zu reden? Gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Hätte dieser Nazarener allerdings 10 oder mehr Jahre lang gewirkt, dann wäre es schwierig gewesen, nach seinem Tode die unzähligen Ereignisse seines Lebens gehörig im Gedächtnis auseinanderzuhalten und in rechter zeitlicher Folge zu gruppieren. Glücklicherweise war das nicht der Fall. Die öffentliche Wirksamkeit Jesu erstreckte sich nur über einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren. Weiter muss man bedenken, dass sich die bedeutendsten Begebenheiten vor aller Augen in der breitesten Öffentlichkeit zugetragen haben sollen. Diese Dinge sind nicht im Winkel geschehen, betont Paulus und nimmt als selbstverständlich an, dass alle Juden wenigstens vom Hörensagen über das Wichtigste aus dem Leben Jesu unterrichtet waren. Sprechen wir aber von der Erinnerung an Jesus, so dürfen wir gerade jene Klasse von Juden nicht übersehen, bei denen das Andenken an den gekreuzigten Verbrecher nicht weniger tief ins Gedächtnis gegraben war als bei den Jüngern, nämlich bei den Gegnern. Der leidenschaftliche Gegner vergisst ebenso wenig wie der leidenschaftliche Anhänger. Wenn auch die Jünger gern einmal irgendein wichtiges, aber unliebsames Ereignis aus dem öffentlichen Leben des Meisters hätten vergessen oder auch nur wesentlich modifizieren wollen, das Vorhaben wäre ihnen nicht gelungen und sie hätten die Wahrheit nicht aus der Welt schaffen können. Dafür hätte schon das gute Gedächtnis der Gegner gesorgt.